Am 14. August stand auf der südkoreanischen Internetzeitung Zazushibo ein Gedicht mit dem Titel »Du sollst dich mit gebeugten Knien entschuldigen«, das große Aufmerksamkeit verschiedener Kreise erregt. Im Gedicht wird Trump scharf angeprangert, der gegenwärtig skrupellos die Kriegshetze für die koreanische Halbinsel treibt. Der Dichter Kun Malson betonte im Gedicht, dass sich die USA, die wiederholt vom Krieg reden und der koreanischen Nation Unglück und Leiden zugefügt haben, mit gebeugten Knien entschuldigen sollen. Weiter wurde hervorgehoben, wegen der USA habe es weder ruhige Tage noch unverwundete Menschen gegeben. Nun möchte die koreanische Nation in einer Welt ohne die USA ein glückliches Leben führen. Trump solle sich vor den Geistern, die von den US-Truppen mit Füßen getreten worden seien, entschuldigen und die US-Truppen aus Südkorea sofort abziehen. Einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Minjungi Sori zufolge beriefen verschiedene Persönlichkeiten Südkoreas am 17. August in Seoul eine Pressekonferenz ein und warfen dem US-Präsidenten Trump vor, törichterweise für einen Krieg in Korea einzutreten und auf der koreanischen Halbinsel die militärische Spannung zu verschärfen.